Gruppe der Means, dem Glissando in der indischen Klassik, gehören eine Vielzahl von Elementen an und stellen innerhalb der Alankaras die bedeutendste Gestaltungsform für Ragas dar. Die besondere Herausforderung für einen Instrumentalisten oder Sänger ist der genaue Beginn und das exakte Ende und der Gebrauch der Kanswaras, der Vorschlagsnoten. Nur wenige Meister bringen es zur Perfektion der Means. So haben bis heute nur wenige Techniken überlebt. Auf einem Saiteninstrument wie der Sitar oder der Surbahar und anderen mit Bünden ausgestatteten Lauten, den Vinas, wird mit dem Anschlagen einer Saite durch seitliches Ziehen ein höher liegender oder mehrere höher liegende Töne erzeugt. Die Grundform eines Means wird in dem langsamen Einführungsteil, dem Alap, gespielt und entwickelt sich bei zunehmendem Tempo zu komplexeren Formen. Die zweite Minform ist das kurze Verharren auf einer Zwischennote. Die Verweildauer variiert entsprechend des Charakters eines Ragas. Means können auch wellenförmig verlaufen, aufsteigend, absteigend oder in der Kombination beider Verläufe. Diese Kombination führt im Klangbild zu einem Art Welleneffekt. Kasit ist für die Ausführung eines Means eine Spieltechnik, bei der nach dem Anschlagen einer Saite während des Widerhalls und Ausklingens mit der Spielhand über die Bünde entlang der Saite gestrichen wird. Die Kasits werden meist schnell gespielt. Analog zu den Kasits im Instrumentalspiel verwendet der Sänger eine Technik, die man Sound nennt. Diese Mainform wird im letzten Teil des Alaps, der Einführung eines Ragas, eingesetzt. Alle hier vorgestellten Main-Techniken können im Gesang kombiniert werden, als Sarkan Means. Für eine gelungene Interpretation bedarf es des genauen Wissens um die Betonung und das Weglassen einer einzelnen Note. Auf die Verwendung der Means im Drupad-Gesang, dem ältesten Gesangsstil der indischen Klassik, wollen wir heute nicht näher eingehen. Mit dem Drupad und seiner Ornamentik werden wir uns in einer der nächsten Sendungen ausführlich befassen. Der Raga Nath Bhairav wurde durch die Sitar-Legende Ravi Shankar populär. Dieses Flaggschiff der Ragas stellt uns aber heute der herausragende Konzertsitarist Manilal Nag vor. Bhairav ist das Beiwort zur Furcht von Lord Shiva. Wie kein anderer Raga ist Bhairav fundamental für das Empfinden der Inder im traditionellen Sinne. Den Klang Bhairavs an einem indischen Morgen zu erfahren und den Geist täglich zu erneuern, ist mit nichts vergleichbar. Dem Sitar-Spieler Manilal Nag gelingt es sogar, im Einführungsteil, dem Alap, mit einer subtilen Phrasierung die Charakteristik des Drupad-Gesangs wiederzugeben. Die CD Manilal Nag Surbahar Sitar wurde im Jahre 2002 beim Label India Archives veröffentlicht. Auf der Tabla begleitet Samir Chatterjee. Und im direkten Anschluss hören Sie eine Gesangsaufnahme mit dem Virtuosen Ajoy Chakrabarty mit dem Regenraga Mek. Er wird zur Monsunzeit Indiens gespielt. Chakrabarty wurde 1953 in Bengal geboren, dem heutigen Bangladesch. Er kann als einer der progressivsten Vertreter des klassischen, leichten und auch des modernen Gesangs angesehen werden. Die Aufnahme von Raga Mek dokumentiert einen Live-Auftritt am 26. Juni 1993 in der Queen Elizabeth Hall in London und ist bei Nafras Records erschienen. Thank you. Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0180 1 99 33 22 38 63. Dirdari balidari za ghan chaya gagan yad ghor ghor sananan jalad bhavan jor jor ghan chaya gagan yad ghor ghor ghan chaya gagan yad ghor ghor ghan chaya gagan yad ghor ghor sananan jalat pavan jor jor ghan chaya gagan ghan chaya jalat bhavan jor jor ghan chaya gagan yad ghor ghor ghan chaya gagan yad ghor ghor sananan jalat bhavan jor jor ghan chaya piya khar nahi aave jiya darz piya ghar nahi aave हामिनी डरत कही घन बरुसे देखत टगरी मुख जिया घर नहीं आए जिया तरस हामिनी डरत कही घन बरुसे देखत टगरी मुख मोर मोर घन जाए गगन Nini ba nini zani ba nini ba maje ma ba nini ma ba nini ba maje ma zani zani ma ba nini zani sa sa ghana cha Biya ghar nahi aaye jiya taras bhamine darat gaye ghar varse dekhat dagri mukh mor mor ghan jaye gagan at ghor ghor sananan chalat bhav Jona pavana jona pavana jona jona sananana chalat pavana jona sananana chalat pavana jona jona sananana chalat pavana jona jona khala jaye gagana yat khore khore gana jaye gagana khala jaye gata gagana yat khore gana jaye chala dabav jore jore gan ja aa Andolan ist ein Alanka, der sich durch das Oszillieren zwischen zwei benachbarten Noten oder Mikrotönen auszeichnet. Diese musikalische Bewegung ist für diverse Alankas kennzeichnend, wie wir auch im zweiten Teil unserer Sendung sehen werden. Das Besondere des Andolan ist das langsame Tempo. Der Tonabstand zwischen der Hauptnote und der unterstützenden ist relativ groß. Die Ausschmückung liegt in der Tonhöhe immer über dem zugehörigen Hauptton und ihre Klangdauer ist immer kürzer. Anders als der Mehnt wird der Andolan nie durch ein Glissando erzeugt. Dem Hauptton nähert sich die Unterstützende nie durch ein Glissando. Bei Wiederholung ist sie statisch unbestimmt, das heißt, sie variiert. Die Charakteristik des Andolan erfahren wir im Spätnachtrager Darbari Kanada, der seinen Weg aus der Kanada-Familie der südindischen Klassik nach Nordindien gefunden hat. Der Sänger Pandit Ulhas N. Nashalkar wurde im Stile von drei Musikschulen ausgebildet, der Gwalior, Jaipur und Agra Kharana. Nashalkar ist berühmt für die originalgetreue Interpretation seltener und alter Ragas. An der ITC Sangit Research Academy in Kolkata ist er auch als Pädagoge sehr erfolgreich. Eine Vielzahl von Talenten hat er befördert, wie Ruchia Kale, Ramdesh Pandey oder seinen eigenen Sohn Samehan Kashalkar. Die folgende Aufnahme von Darbari Kanada ist aus der CD Mellow Moods, erschienen im Jahre 1996 bei Venus Records and Tapes.